Die Ente aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Ente. Die Ente schwamm auf einer Pfütze und sah am Rande Gänse gehen und konnt aus angeborenem Witze der Spötterei unmöglich widerstehen. Sie hob den Hals empor und lachte dreimal laut und sah um sich, so wie ein Winzling um sich schaut, der einen Einfall hat und mit Geschrei und Lachen so glücklich ist, ihm Luft zu machen. Die Ente lachte noch, und eine Gans blieb stehen. »Was«, sprach sie, »hast du uns zu sagen?« »Ach, nichts, ich hab euch zugesehen, ihr könnt vortrefflich auswärts gehen. Wie lange tanzt ihr schon, das wollt ich euch nur fragen.« »Das«, sprach die Gans, »will ich dir gern sagen, allein du musst mit mir spazieren gehen. Ihr Kleinen, die ihr stets so gern auf größere schmähet, an ihnen tausend Fehler sehet, die ihr an euch doch nie entdeckt, glaubt, dass an euch der Sumpf, in dem ihr euch so blähet, dieselben Fehler auch versteckt. Und sollen sie der Welt wie euch unsichtbar bleiben, so lasst euch nicht daraus vertreiben. Ende von Die Ente. Aufgenommen von Sonja.